Big Data, Google, Machine Learning und Co. Problembeschreibung. Wenn wir über unvernichtbare Daten sprechen, kommen die Themen Big Data und damit Machine Learning auf. Was ist Big Data? Dabei geht es darum, so viele Daten wie möglich aus einem System zu extrahieren, um Rückschlüsse auf die Zukunft zu ziehen. Egal ob Google, Facebook, Amazon oder andere. Jedes Unternehmen, das mit Kunden oder Produkten umgeht, braucht die Fähigkeit, Daten effizient zu analysieren, um wirtschaftlich zu überleben. Die große Herausforderung bei Big Data liegt demnach darin, Konsumentenverhalten zu rekonstruieren und es wirtschaftlich zu nutzen. Hier spricht man vom Prozess des Machine Learning. Dafür werden Computeralgorithmen eingesetzt. Wo liegen hier nun die Probleme, um eine potenzielle Blockchain-Anwendung zu rechtfertigen? Einerseits ist bei Big Data Privatsphäre nötig. Ein Erfordernis, über das wir ja bereits ausgiebig gesprochen haben. Andererseits bräuchte es denselben Datensatz vielfacher und leichter zugänglich, damit Maschinen besser daraus lernen können. Genau hierfür könnten Blockchains einen Vorteil bieten. Die Lösungserklärung. Weil Daten auf einer Blockchain anonym und redundant auf ganz vielen Servern gleichzeitig abgebildet werden, könnten Big Data und Machine Learning durch diese dezentralen Systeme enorm profitieren. Herausforderungen. Einerseits muss der Datenschutz so konstruiert werden, dass Konsumenten wirklich anonym bleiben. Das aber kann durch Rückkombinationsrechnungen bei absichtlich transparenten Blockchains nicht immer zu 100% garantiert werden. In einigen EU-Arbeitsgruppen, in denen ich Mitglied bin, wird über genau diese Thematik und über mögliche Lösungsvorschläge, etwa im Hinblick auf die Datenschutzgrundverordnung, diskutiert. Eine andere berechtigte Frage ist abermals diejenige nach der Notwendigkeit einer Blockchain zur Lösung dieses Problems. Das Problem ist zweifellos real und das gilt auch für die Lösung durch eine Blockchain. Doch ist eine Blockchain auch wirklich die effizienteste und optimalste Lösung? Alternativmöglichkeiten. Eine vielleicht deutlich günstigere, schnellere und effizientere Alternative wäre einfach eine zentral gesteuerte Datenbank, verteilt auf verschiedene Server. Praxisbeispiele. Genau aus diesem Grund sehe ich aus heutiger Sicht viele Blockchain-Startups im Bereich des Big Data und des Machine Learnings eher als guten Marketing-Gag an, denn als die sinnvollste Umsetzung einer Blockchain. Natürlich klingt es besser, wenn man in einem Presseartikel mehrere Hype-Begriffe auf einmal verwendet, denn dadurch lassen sich die Chancen auf Finanzspritzen durch öffentliche Fördermittel und private Geldgeber erhöhen. Schaut man sich jedoch die Big Player wie Google oder Facebook in diesem Feld an, so lässt sich jetzt schon absehen, dass sie eindeutig in Richtung zentrale, hocheffiziente Serversysteme gehen und nicht in Richtung Blockchain.